Lektion 10, Übung 9. Lieber Werner, für deine freundlichen Worte möchte ich dir herzlich danken. Ich bin sehr dankbar für die vielen guten Jahre bei der Sperling GmbH, für die schöne Zusammenarbeit mit allen Kollegen und Mitarbeitern, besonders mit dir, lieber Werner. Du bist mir ein guter Vorgesetzter und ein guter Freund. Und dann noch diese tolle Überraschung heute Abend. Aber Vorsicht! Vielleicht komme ich jetzt nicht mehr pünktlich ins Büro. Jetzt trage ich vielleicht diese wunderbaren Schuhe und komme zu Fuß zur Arbeit. Und das geht dann nicht so schnell. Aber jetzt möchte ich alle an unser kleines Buffet bitten. Das haben meine Frau und meine Tochter. Elisabeth, Vera, wo seid ihr denn? Ah, da seid ihr ja. Also, die beiden haben das vorbereitet. Da drüben sind Getränke, Wein, Bier, Saft und Wasser. Also, wir hoffen, es schmeckt euch.